Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einführung, Philipp, und auch ganz herzlichen Dank geht an die Gruppe Emanzipation und Frieden für die Einladung zum heutigen Abend. Also wir haben vor ungefähr 2 Wochen relativ spontan gesagt, dass wir diesen Vortrag machen wollen, und dann haben uns eigentlich die Interessentinnen und Interessenten, die dann bei Facebook zur Veranstaltung zugesagt haben, irgendwie überwältigt. So viele Interessentinnen hatte, glaube ich, Emanzipation und Frieden noch nie, und das zeigt, glaube ich, wie aktuell das Thema ist und dass es hier doch, glaube ich, noch viel Gesprächsbedarf gibt und viele Fragen zum richtigen Umgang, zur Gefährlichkeit, zu den Verbreitungswegen von Verschwörungstheorien. Auf all diese Sachen möchte ich heute ein bisschen eingehen, vielleicht so ein bisschen meinen Standpunkt als Politikwissenschaftlerin dazu darlegen. Und worüber ich eben auch sprechen möchte, sind die Demonstrationen zu den Corona-Beschränkungen, die es jetzt seit einigen Wochen in sehr vielen Städten gibt. Also ich selbst, das mache ich auch im Rahmen meiner Forschung, oder das ist vielleicht das Interessante an meinem Promotionsprojekt, dass ich sehr viel mit teilnehmender Beobachtung arbeite. Also ich forsche zu Verschwörungstheorien im Umfeld rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen. Das ist mein generelles Thema. Und eine meiner wichtigsten Erhebungsmethoden ist eben eine teilnehmende Beobachtung. Das bedeutet, dass ich viel auf Demonstrationen gehe und dann versuche mitzunehmen, was die Leute, die dorthin gehen, eben bewegt, was die Gründe sind, welche Plakate die dabei haben, solche Dinge. Und in dem Zusammenhang war ich eben auch auf den Stuttgarter Demos. Viele, die jetzt zuhören, werden es wahrscheinlich wissen. Also die Initiative Querdenken 711, Demos für das Grundgesetz, so nennt sich das hier in Stuttgart. Das waren bundesweit auch die größten Demonstrationen. Über die werde ich heute, also da habe ich auch meine Beispiele her, über die werde ich reden, weil ich da eben selbst geforscht habe. Natürlich gibt es bundesweit noch viele große und kleine Demos mit einem teilweise ähnlichen Spektrum, teilweise auch Unterschieden zu den Stuttgarter Demos. In einer Diskussion können wir dann auch gern über andere sprechen, wenn Sie da Beispiele haben oder ihr, wenn ihr da Beispiele habt. Aber ich selbst werde eben über die Stuttgarter Demos sprechen, weil ich da eben auch war. Das vielleicht erstmal so als Hinweis vorab. Wenn es um die Verschwörungstheorien heute Abend geht, werde ich meine Beispiele auch aus dem Themenkomplex Corona-Pandemie, Coronavirus wählen. Es würde, glaube ich, schlichtweg den Rahmen sprengen, über alles sprechen zu wollen. Es gibt aber natürlich ganz, ganz vielseitige Theorien, die auch andere Schwerpunkte setzen in ihrem Inhalt. Es gibt antisemitische Verschwörungstheorien, es gibt Verschwörungstheorien, die Geflüchtete in den Blick nehmen. Also über solche Dinge können wir dann auch gerne in der Diskussion sprechen, aber ich werde heute meine Beispiele eben aus dem Bereich Corona wählen. Genau, da muss ich kurz gucken, ob ich dazu alles gesagt habe, was ich sagen wollte, aber das sieht ganz gut aus. Also am ersten, vielleicht praktisch so zum Beginn, also ich habe jetzt vor, ungefähr eine halbe bis maximal dreiviertel Stunde zu sprechen, damit wir dann alle nicht zu ausgelaugt sind und noch Zeit haben für eine angeregte Diskussion. Also wenn Sie oder wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns eure Kommentare bei Facebook und der Philipp wird die dann später aufrufen und mit mir diskutieren. Genau. Ich möchte euch vielleicht als erstes so ein bisschen meine Einschätzung zu diesen neuen Demonstrationen und auch zu den neuen politischen Bewegungen geben. Also die Frage, ist es überhaupt eine politische Bewegung, was wir da jetzt sehen? Und ich verstehe das Ganze so, also zum Anfang der Kontaktbeschränkungen, wir erinnern uns, Mitte März kam das doch sehr plötzlich sehr weitreichende Einschränkungen, die auch natürlich mit einer Einschränkung der Grundrechte einhergingen, Versammlungsfreiheit, ob das auch Ausübung von Religionsfreiheit war, da keine Gottesdienste mehr stattgefunden haben, und natürlich auch ganz viele Einschränkungen für Familien, die dann ihre Kinder zu Hause unterrichten mussten, gucken mussten, wie betreue ich die überhaupt, Menschen, die beispielsweise in der Gastronomie arbeiten, das dann nicht mehr konnten, also ganz weitgehende Einschränkungen. Und ich habe das so wahrgenommen, dass am Anfang so ein bisschen so eine Schockstarre über diese Beschränkung geherrscht hat und dass es anfangs auffällig wenig laute öffentliche Kritik gab, weil man sich erstmal mit diesem neuen Zustand einrichten musste. Ende März, Anfang April kam dann, finde ich, vor allem aus einer Ecke besonders stark Kritik. Ich würde die jetzt mal kritische Medizinerinnen nennen. Also beispielsweise der ehemalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Wodak oder eben auch der bekannt gewordene Sinsheimer Arzt Bodo Schiffmann, der dann auch die Bewegung Widerstand 2020 gegründet hat. Es waren dann alles Leute, die man vor allem in den sozialen Netzwerken wahrgenommen hat, die eben Kritik geäußert haben am Management der Pandemie, an der Einschränkung der also an den Versuchen eben, die Infektionen einzuschränken. Und die hatten natürlich eine besonders große Autorität, weil sie da selbst als Mediziner aufgetreten sind. Und was so ein bisschen vermittelt wurde in der Debatte war, dass praktisch von politischen Entscheidungsträgerinnen nur bestimmte Mediziner gehört werden würden und andere Meinungen eben unter den Tisch fallen gelassen würden. Das ist so ein bisschen diesen Tenor hat dann auch, haben sich Alternativmedienangebote eingereiht, wie KenFM, das eben schon erwähnt wurde, aber auch da gibt es ja eine Vielzahl von Seiten, sehr aktiv war aus meiner Sicht auch die Plattform Rubicon. Genau, dort hat man diese Leute auch natürlich auch immer wieder eingeladen und sehr viel Öffentlichkeit für diese alternative Sicht auf die Einschränkungen zur Pandemiebekämpfung gegeben. Im Zuge dieser ganzen Kritiksituation kam es dann eben dazu auch, dass sich im ganzen Bundesgebiet eben Demos veranstaltet wurden gegen die Kontaktbeschränkungen, ganz häufig mit einer Bezugnahme auf das Grundgesetz und eben die verbrieften Rechte dort. Und also spannend finde ich halt wirklich diese Initiative Querdenken 7.11 in Stuttgart, weil es einfach wirklich sehr, sehr groß war, sehr, sehr viele Menschen, also zeitweise an den samstäglichen Demonstrationen über 10.000 Menschen. Das ist schon eine Größenordnung in dem Zusammenhang. Genau, das war rund um den Unternehmer Michael Ballweg, der sich mittlerweile zurückgezogen hat aus der Organisation, aber der hat das am Anfang aus der Taufe eben gehoben und Demos unter dem Motto Wir für das Grundgesetz. Ich möchte euch jetzt mal ein paar Fotos zeigen, die ich in Stuttgart aufgenommen habe. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute sich in Stuttgart auskennen. Es gibt da einen ganz großen Platz, das ist der Cannstatter Wasen. Da findet normalerweise so ein Oktoberfest-ähnliches Volksfest statt. Vielleicht werden das die einen oder anderen kennen. Das ist einfach ein sehr, sehr großer Platz, sehr zentral in Bad Cannstatt, Stadtteil von Stuttgart. Und da passen einfach viele Leute drauf. Und dort gab es dann an mehreren Wochen eben diese sehr großen Demonstrationen. Was dort eben aufgefallen ist, was mir persönlich aufgefallen ist aus meiner Forscherinnenperspektive, war die ganz große Bezugnahme zum Thema Impfen. Ich hatte den Eindruck, das ist das bestimmende Thema gewesen, was die Leute dorthin mobilisiert. Ich habe sehr, sehr viel fotografiert auch. Also wir sehen hier rechts im Bild, links im Bild Bill Gates durchgestrichen. Das ist eine Verschwörungstheorie, auf die wir später zu sprechen kommen, wo wir praktisch unterstellt wird, der Microsoft-Gründer und Microsoft-Gründer Bill Gates, den wird wahrscheinlich jeder kennen, würde Interessen verfolgen in der aktuellen Pandemiesituation, indem er an Impfstoffen verdienen würde. Das ist so eine ganz typische Theorie. Wir sehen das hier auch auf dem Bild. Genau, Isolation, Masken, Tracking und Impfung, so Gates nicht Berlin, sagt dieses Plakat mit sehr viel Sprachwitz. Also große Bezugnahme auf das Thema Impfen und auch auf Bill Gates als Feindbild, Sündenbock für die Pandemie. Was mir dann aber natürlich auch, also hier gibt es noch mal ein paar, hier habe ich noch mal ein paar weitere Bilder, die in eine ganz ähnliche Richtung gehen. Also vor allem eine Angst vor vermeintlichen Zwangsimpfung. Also man geht davon aus, dass es Bestrebungen gibt, eben Menschen zu verpflichten, sich gegen Corona impfen zu lassen, sobald es in einen Impfstoff in die Richtung geht. Und auch dahinter, hinter diesen Plänen, wird Bill Gates vermutet. Was wir dort natürlich auch gesehen haben, starke Bezugnahme auf Widerstand 2020 als neue Bewegung, aber eben hier auf der linken Seite, die werden jetzt sicherlich nicht alle kennen, das sind Landtagsabgeordnete der AfD aus Baden-Württemberg. Also wir haben Einmal Christina Baum, die Dame im Bild. Dann, wenn wir weitergehen, der Herr mit dem Schild, die Regierung verarscht uns alle, das ist Stefan Repple. Und der Mann, der auf sein Handy guckt, das ist Hans-Peter Stauch, also alles Mitglieder der Landtagsfraktion. Da fand ich interessant, also im Vergleich zu Pegida war spannend, viel weniger Deutschland fahren. Also das kam vor allem aus dieser AfD-Ecke. Aber auch interessant war, also es war nicht gewünscht, dass dort Parteifahnen zu sehen sind, deshalb eben auch keine Fahnen der AfD. Also die Abgeordneten sind hier auch nicht, wenn man sie nicht kennt, nicht als Vertreterin der AfD zu erkennen, versuchen aber natürlich trotzdem auf diesem, auf diesem Protest Fuß zu fassen. Und genau, Stefan Repple hat dann selbst auch ein Facebook-Video gegründet, wo er gesendet, wo er dann davon von der Demo eben sich selbst gefilmt hat und auch ganz klar formuliert, dass er sagt, hier stehen Menschen, die stehen ganz links und andere stehen eben ganz rechts, aber wir sehen hier Potenzial für eine Querfront. Genau, also von Seiten hier dieser rechten Kräfte, die versuchen dort Fuß zu fassen, also ganz klar der Wunsch, eine Querfront zu bilden. Genau, das geht dann ein bisschen weiter zu Leuten, die ganz klar der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind. Das sind Bilder vom antifaschistischen Aktionsbüro Stuttgart und Region. Das sind jetzt Bilder, die ich selbst nicht gemacht habe. Die anderen Bilder sind von mir. Genau, also wir sehen hier einen Mann mit einer Ordnerbinde, der ein T-Shirt mit der Aufschrift Nationaler Widerstand trägt. Auf der rechten Seite sehen wir Leute, die einen Hitlergruß machen und dabei fotografiert werden. Also es ist eine ganz eindeutige Bezugnahme und da ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall verwunderlich, dass es dann von Seiten der anderen Teilnehmer doch so große Bereitschaft gibt, eben gemeinsam mit Leuten zu demonstrieren, die sich eben doch sehr offen eben zu ihren rechtsextremen Einstellungen bekennen. So, also das vielleicht so mal als ein paar Eindrücke von, ein paar Bildeindrücke von der Demo. Was ich gerne noch vielleicht empfehlen würde, also es gibt auch sehr viele Mitschnitte, die man bei YouTube anschauen kann, wo auch mal Teilnehmer zu Wort kommen. Da finde ich persönlich ganz gelungen ein Video von Stern TV mit dem Titel Anti-Corona-Demos, Gates-Verschwörer oder besorgte Bürger, was sagen die Demonstranten? Über den Titel kann man jetzt sich streiten, ob der so gut gewählt ist, aber an sich ist das Video nicht schlecht, weil die Leute doch recht ausführlich zu Wort kommen und man einen ganz guten Einblick bekommt, warum die Leute da hingehen. Also kann ich empfehlen, schaut euch dieses Video im Anschluss an, wenn ihr noch ein paar O-Töne sehen wollt. Was mir dort aufgefallen ist, als ich das Video dann auch geschaut habe, ist, also wir haben hier einerseits Leute, die aus ganz verständlichen Gründen kommen. Also da berichtet beispielsweise ein Vater davon, dass er überfordert ist, jetzt neben dem Homeoffice Vollzeit seine drei Kinder irgendwie zu beschulen. Kann ich absolut nachvollziehen, stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor. Und wir haben aber dann auf der anderen Seite natürlich auch sehr, sehr viele Leute, die sehr großes Misstrauen hegen, die dann auch ganz klar sagen, sie haben das Gefühl, von Regierenden nur noch belogen und betrogen zu werden, empfinden eben die Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung als Mittel der Unterdrückung, bis hin zu Leuten, die sagen, es gibt gar keine Toten durch die Pandemie, das ist alles eine Hysterie, das ist alles erfunden, bis hin zu Leuten, die eben dann auch der Reporterin erzählen, dass es die Impfstoff praktisch mit dem Impfstoff Menschen mit Mikrochips ausgestattet werden würden, um eben diese Menschen durch die Mikrochips eben zu kontrollieren, gefügig zu machen, solche Dinge. Also wir haben hier ganz unterschiedliche Bezugnahmen, die sich auch total widersprechen. Und wichtig ist mir zu betonen, dass ich glaube, dass nicht alle Leute, die dorthin gehen, an Verschwörungstheorien glauben. Aber es ist auf jeden Fall eine hohe Bereitschaft, anders als bei anderen politischen Bewegungen, eben Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben und die auch verbreiten, in den eigenen Reihen zu tolerieren. Also man will sich nicht spalten lassen und man hat eine grundsätzliche gemeinsame Haltung. Man will diese Kontaktbeschränkung irgendwie wegkriegen und man ist dafür bereit, mit sehr, sehr vielen Leuten gemeinsam aufzutreten. Seien das jetzt Männer mit T-Shirts Nationaler Widerstand oder Leute, die glauben, sie werden mit Mikrochips ausgestattet, wenn sie eben sich impfen lassen. Genau, also ich denke, das ist ein sehr, sehr großes Spektrum, was da demonstriert, also vor allem für den Bereich Stuttgart haben wir gesehen, Impfen hat auf jeden Fall eine ganz große Mobilisationskraft. Ansonsten sehen wir auch die Anhänger der Diesel-Demos, die in Stuttgart auch zeitweise sehr groß waren, die sind dann auch dort aufgetaucht. Genau, bis hin zu Reichsbürgern habe ich viele gesehen, die einfach durch ihre Plakate oder auch das Mitführen entsprechender Fahnen aufgetreten sind und halt ganz klar offen Neonazis, die da eben auch auftauchen. Was ich auch den Eindruck habe, auch mit den Leuten, mit denen ich dort gesprochen habe, ist, dass viele Leute, die da sind, zum ersten Mal auf einer Demo sind. Die kommen, haben auch irgendwie ein anderes oder einen ganz eigenen Zugang eben zu so einem Demonstrationsgeschehen. Es kamen sehr viele Leute mit sehr viel, also mit Campingstühlen, die haben sich da einfach auch mal eingerichtet. Das hatte so einen gewissen Festivalcharakter, es wurde auch viel Alkohol getrunken, was jetzt nicht zwangsweise was Schlimmes ist, aber was finde ich auch ja, ein Alleinstellungsmerkmal war. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, viele Leute wollen einfach unterhalten werden und für die ist so ein Demo-Erlebnis auf jeden Fall was Neues. Und auf der anderen Seite existiert auch sehr, sehr wenig Wissen über politische Prozesse. Also man möchte gerne dieses Gefühl haben, zu einer Massenbewegung zu gehören und möchte, dass sich möglichst viele Menschen dieser Bewegung anschließen, aber es werden wenig konkrete oder es werden keine konkreten Forderungen entwickelt. Also anders als bei anderen Bewegungen hat man nicht so, dass man sagt, okay, das ist unser Ziel und das sind verschiedene Abstufungen und so wollen wir das erreichen, sondern es ist alles sehr, es bleibt sehr, sehr diffus, sehr vage, im Prinzip eine Forderung nach Wiederherstellung der Grundrechte. Also man geht von aus, die sind außer Kraft gesetzt und alle Einschränkungen müssen weg und es muss alles, genau, es soll praktisch ein Urzustand wiederhergestellt werden. Und dann wird auch häufig so ein ja, sehr diffuser Wunsch formuliert, dass eben Frieden zwischen den Menschen herrschen soll, dass die Menschen sich nicht entzweien lassen sollen, also vor allem politische Lager, rechts, links, politische Parteien oder Gewerkschaften werden eben als Hindernis begriffen, um eben so einen Frieden zu erreichen. Das ist was wir auch von den Mahnwochen für den Frieden kennen, so dieser, ja, dieser Querfrontgedanke an der Stelle. Genau, ich finde es auch interessant, dass das Verhältnis zur AfD uneinheitlich ist aus meiner Sicht. Also es gab in verschiedenen Städten Demonstrationen, wo die AfD eben offen Redner stellen durfte. Die AfD hat auch teilweise eigene Demonstrationen mit unterschiedlichem Erfolg zu den Beschränkungen gemacht. Was jetzt Querdenken 7.11 angeht, dort war, ja, das war relativ distanziert. Also auch Michael Ballweg als Gründer hat sich immer wieder von rechten und linken Extremen, ich glaube, so hat er das genannt, distanziert. Aber das blieben halt aus meiner Sicht dann eben Lippenbekenntnisse. Also die AfD-Vertreter waren da, wurden auch teilweise erkannt von den Leuten, wurden auch viel fotografiert, durften aber eben nicht selbst sprechen. Was auch sehr häufig geäußert wurde von den Rednern, die dann eben sprechen durften, war ein Wunsch nach direkter Demokratie. Und direkte Demokratie eben verstanden als absolute Basisdemokratie, also alle Menschen dürfen über alles abstimmen und über jede weitreichende politische Entscheidung wird direkt abgestimmt. Und da wurde dann Schwung so impliziert mit, dass wenn das so ist, dann werden natürlich auch nur gute Entscheidungen getroffen, die sich am sogenannten gesunden Menschenverstand eben ja, orientieren. Das ist auch so ein ganz häufiges Schlagwort gewesen. Und das finde ich insofern natürlich problematisch, weil in so einem demokratischen System es halt kein Platz mehr für die partikularen Interessen von Minderheiten gibt. Und spannend finde ich das auch, weil das einfach total mit der Organisationsstruktur der Bewegung an sich dann clasht. Also die Bewegung selbst ist nicht demokratisch organisiert, das ist absolut für Außenstehende nicht nachzuvollziehen, wer in dieses Orga-Team rein darf, wer nicht, wie die Redner ausgewählt werden oder nicht. Also das ist im Prinzip eine kleine Gruppe von Leuten, die sich gegenseitig kennen, die das organisieren. So eine ähnliche Struktur haben wir beispielsweise auch bei Pegida gehabt oder haben es noch bei Pegida, wo sich das Orga-Team zu Beginn ab und aus dem Freundeskreis rund um Lutz Bachmann rekrutiert hat. Also ganz interessant, eben dieser eine Wunsch nach, alle sollen über alles abstimmen, aber im Prinzip die Bewegung selbst ist so in keinster Weise organisiert. Genau, was dann auch, wenn es so ein bisschen um die Themen geht, worüber sprechen die Leute dort, wird klar, dass es eine ganz große Ablehnung gibt gegenüber allem, was man als etablierte Medien wahrnimmt, also ob das öffentlich-rechtliche Nachrichtensender sind oder eben auch etablierte Zeitungen. Das wird absolut abgelehnt, also auch ähnlich wie bei Pegida beispielsweise. Und ganz, also Alternativmedienangebote, wie das schon erwähnte KenFM, ja, genießen sehr hohes Ansehen. Also bei der einen Veranstaltung, wo auch ich war, hat eben Ken Jebsen gesprochen als Stargast. Und man hat eben auch gemerkt, ein Großteil der Leute, die da waren, sind eigens wegen ihm angereist. Also das hat man einerseits daran gesehen, dass die ja, Autos, die auf dem Parkplatz gestanden haben, ja, einfach wirklich aus dem ganzen Südwesten kamen, so von ihren Kennzeichen her. Sind einige Leute tatsächlich mit Wohnmobil angereist, eben aus dem Grund, ihn sehen zu wollen. Und als er dann auch gesprochen hat, hat man einfach auch gemerkt, frenetischer Jubel. Ich habe mich da nicht mehr gefühlt wie auf einer Demo, sondern eigentlich eher wie auf einem Konzert. Das war dann, wurde dann eigentlich auch klar, als dann am Ende nach seiner Rede auch Zugabe gerufen wurde von der Menge. Das ist auch eine neue Erfahrung für mich bei einer Demo-Beobachtung gewesen. Also das vielleicht so als kleines Blitzlicht auf diese ja, sehr heterogene Bewegung. Dann komme ich jetzt mal zu meinem zweiten Teil, also was ich schon so ein bisschen angedeutet habe. Verschwörungstheorien oder auch Verschwörungsgerüchte spielen in dieser Bewegung und auf diesen Demonstrationen eine ganz große Rolle. Deswegen möchte ich jetzt an der nächsten Stelle auch darüber reden und ich möchte konkret darüber sprechen, ja, was beinhalten eigentlich diese Verschwörungstheorien, die wir da wiederfinden? Um was geht es da? Welche sozialpsychologischen Funktionen erfüllen die für die Leute, die an sie glauben? Welche Leute sind es eigentlich, die daran glauben? Welche Rolle spielt das Internet bei der Verbreitung von diesen Verschwörungstheorien? Und ja, wo irren vielleicht auch die Kritikerinnen in ihren Urteilen, die sie so über Verschwörungstheorien aktuell fällen? Und natürlich ganz wichtig die Frage, ja, ist es jetzt irgendwie, ist es lustig oder ist es was Gefährliches? Und vielleicht ganz zum Schluss, was kann man dagegen tun? So, das ist vielleicht sind jetzt so ein bisschen die Fragen, an denen ich mich noch entlanghangeln möchte, bevor wir in die Diskussion kommen. Also ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser. Bei den Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie kann man sagen, dass wir da mit unterschiedlichen Theorien zu tun haben, die sich zum Teil auch widersprechen. Also wir haben ganz häufig die Erzählung, dass die Pandemie dazu dienen würde oder ein Vorwand sei, eben die Menschen ja, mit unter dem Einsatz von Zwang zu impfen. Da wird als Drahtzieher in der Regel eben Bill Gates vermutet, dem man eben unterstellt, er würde mit Impfungen Geld verdienen. So ist das, bei dieser Sache ist es eigentlich so, dass es immer irgendwie auch so einen Kern oder so ein Fünkchen Wahrheit gibt, wo die Theorie ansetzt. Also Bill Gates und seine Frau haben eine Stiftung, die ist sehr, sehr hochdotierte Stiftung, die eben sich in den letzten Jahren maßgeblich ja praktisch zur Krankheitsbekämpfung in verschiedenen Erdteilen eben eingesetzt hat, eben auch natürlich Impfprogramme. Genau, also das ist so der wahre Kern und weil eben Bill Gates sich ja in der Vergangenheit da so engagiert hat, es wird auch häufig so ein nicht sehr altes Interview von ihm zitiert, wo er praktisch von der Pandemie warnt. Das werden dann praktisch alles als vermeintliche Beweise gesehen, dass er da eigene Ziele verfolgt, dass er vielleicht die Pandemie nutzt, dass er sie womöglich selbst ausgelöst hat, um eben da Geld zu verdienen. Aber es wird ihm auch noch, es werden ihm noch stärkere Motive unterstellt, indem man eben sagt, okay, er verfolgt auch den Plan, eben die Menschheit, also die Bevölkerung zu reduzieren, die Weltbevölkerung. Also die Idee dahinter ist, die Erde ist überbevölkert, das führt zu Ressourcenknappheit, Klimaveränderungen und deshalb gibt es eben ja, Menschen wie Bill Gates in der verschwörungstheoretischen Sichtweise, die dann eben ganz viele Menschen umbringen wollen, um halt die Bevölkerung so zu reduzieren, dass es hier im Einklang mit der Umwelt gelebt werden kann. Also das ist auch so eine Spielart dieser Verschwörungstheorien. Andere Theorien, die es auch gibt, die so ein bisschen eine Nebenrolle spielen, die sich auch mit den anderen Narrativen verbinden lassen, gehen so in die Richtung, das Virus wurde eigentlich im Labor gezüchtet, dann wahlweise Wurde das bewusst gemacht, wahlweise, wo ist das irgendwie aus dem Labor rausgelangt, ohne dass das jemand wollte und das wird jetzt vertuscht. Also das sind so kleinere Sachen, die sich in diese größeren Theorien eben einordnen lassen. Da geht es dann häufig um, wenn es dann um Gründe geht, so, ah, okay, da geht es um einen wirtschaftlichen Machtkampf zwischen den USA und China. Und eine Theorie, die ich als letztes noch erwähnen möchte, die vor allem durch Xavier Naidoo besonders bekannt wurde und sein Video, wo er in Tränen ausbricht, das ist die Theorie, dass eben die ganze Corona-Pandemie ein Ablenkungsmanöver ist, das gestartet wurde, um zu verschleiern, dass aktuell verschleppte Kinder befreit werden, die eben ja verschleppt wurden, die gefoltert wurden, um eben aus ihnen einen Stoff, das Adrenochrom, zu gewinnen. Was ist es eigentlich? Ich glaube, es ist ein Hormon. Genau, und das würden eben dunkle Mächte, Satanisten einsetzen, praktisch um sich zu verjüngen oder unsterblich zu machen. Also das ist eine, natürlich wirkt es auf uns jetzt sehr weit hergeholt, aber auch diese, also QAnon-Verschwörungstheorie rund um Corona hat einen gewissen Zulauf gehabt und wurde bei uns vor allem durch Xavier Naidoo, der die eben verbreitet hat auf seinen Kanälen, bekannt. So, also jetzt habe ich mal so ein bisschen drüber gesprochen, welche Theorien wir so vorfinden. Was ich aber noch nicht gemacht habe, das mache ich jetzt im nächsten Schritt, mal zu sagen, was ist denn eigentlich eine Verschwörungstheorie? Wie definieren wir das? Und da finde ich die Arbeitsdefinition von Michael Butter von der Uni Tübingen sehr hilfreich. Der sagt, eine Verschwörungstheorie, gehe ich mal auf meine Folie, die ist die bedeutet eigentlich ganz konkret, dass eine kleine Gruppe böser Akteure, eben die Verschwörer, im Geheimen versucht, die Macht über eine Region, eine Nation oder die Welt zu übernehmen, und die ist eben entweder gerade dabei, das zu tun, oder hat das vielleicht schon getan und wir haben es eben noch nicht gemerkt. Und wichtig ist auch immer, dass diese Machtübernahme auch aus niederen Beweggründen passiert, weil die Verschwörer sich eben selbst bereichern wollen, Macht für sich haben wollen. Also das ist vielleicht so ein bisschen so diese Arbeitsdefinition, der ich mich auch anschließe, damit wir einfach auch wissen, worüber wir heute sprechen. Also so argumentieren Verschwörungstheorien im Kern. Und wichtig ist mir dann auch noch zu sagen, okay, darüber hinaus haben Verschwörungstheorien auch typische Merkmale, die man eigentlich in jeder Theorie findet. Da hat Michael Barkun, das ist ein amerikanischer Politikwissenschaftler, sich sehr interessant mit auseinandergesetzt und diese Charakteristika ausformuliert. Also er sagt, Verschwörungstheorien zeichnen sich auch dadurch aus, dass in ihnen nichts durch Zufall geschieht. Das bedeutet dann also zum Beispiel so eine Pandemie, die kann nie ein Produkt von Zufall sein, also dass zufällig eben so ein Virus von Tieren auf Menschen überspringt, dann da im Menschen einen ganz besonders geeigneten Wirt findet und sich das dann rasend schnell verbreitet. Also solche Zufälle gibt es in der Gedankenwelt von Verschwörungstheorien nicht. Das ist immer eben praktisch was Absichtsvolles, was andere Menschen geplant haben. Dann ist es in der Pandemie, in so einer Verschwörungstheorie auch nie so, wie es scheint. Also nichts ist so, wie es scheint. Also Impfstoffe beispielsweise sind dann nie, die verfolgen nie den Zweck, eben Menschen gesund zu machen, was man eigentlich erwarten würde, sondern die verfolgen dann den Zweck, eben Menschen krank zu machen. Also da steht ein anderer Zweck dahinter. Und wichtig auch, dass in Verschwörungstheorien immer alles miteinander verbunden ist. Also solche aktuellen Verschwörungstheorien, die wir gerade in der Corona-Pandemie erleben, die können sich sehr leicht einreihen lassen in einen größeren verschwörungstheoretischen Zusammenhang, wo man eben sagt, okay, das ist jetzt ein kleines Puzzlestück, diese Pandemie in einem weltumspannenden, jahrhunderteumspannenden Plan, beispielsweise von Geheimgesellschaften, die eben Weltherrschaft übernehmen wollen. Und das ist eben eine weitere Sache, die sie eben auf diesem Weg eingefädelt haben. Also das finde ich sehr wichtig, sich das auch nochmal klarzumachen, wie so diese Gedankenwelt von Verschwörungstheorien aufgebaut ist. Was für mich persönlich ein ganz wichtiger Punkt ist, um das Phänomen verstehen zu können, ist, dass Verschwörungstheorien mit einem ganz eigenen Menschen- und Geschichtsbild arbeiten. Also sie behaupten, dass Menschen über eine sehr lange Zeit, also beispielsweise Jahrzehnte, Jahrhunderte eben Geschichte nach ihrem Willen formen und planen können. Also Geschichte ist eben durch Menschen kontrollierbar in Verschwörungstheorien. Diese modernen Sozialwissenschaften, die sagen uns natürlich was anderes. Sie sagen, soziale, wirtschaftliche, politische Prozesse, die sind natürlich verfolgen da verschiedene Akteure ganz unterschiedliche Ziele, aber es ist eben nicht so, dass einzelne sehr kleine Gruppen eben ja, diese Prozesse über einen sehr langen Zeitraum lenken können. Genau, also das ist dieses Menschen- und Geschichtsbild von Verschwörungstheorien, da werden wir später nochmal drauf zurückkommen. Was mir auch noch wichtig ist, um das Phänomen zu verstehen, ist, dass Verschwörungstheorien immer eine Geschichte vom Ende her erzählen. Philipp hat das ja am Anfang schon kurz erwähnt. Also häufig wird dann diese Frage gestellt, cui bono, also lateinisch, wer profitiert davon? Also immer, das ist dann die Logik, immer derjenige, der von etwas profitiert, der muss es auch verursacht haben. Also da sind wir wieder bei Bill Gates. Wer profitiert davon, dass auf einmal ganz viele Impfstoffe gebraucht werden? Natürlich eben derjenige, der sie vermeintlich herstellt, der damit Geld verdient. Da wären wir wieder bei diesem Gates-Beispiel. Was ich dann auch noch spannend finde, ist, dass Verschwörungstheorien eigentlich immer schon versuchen, wissenschaftlich zu argumentieren. Also wer sich vielleicht mal mit so verschwörungstheoretischen Blogs oder so auseinandergesetzt hat oder YouTube-Videos geschaut hat, der wird das bestätigen können. Also es werden sehr, sehr, sehr viele vermeintliche Fakten mit einbezogen. Es werden ganz viele Beweise zitiert, ganz viele Schriftstücke, Zitate. Also es ist wirklich eine Flut an Beweisen, die da eingebaut werden. Es ist sehr detailreich und damit wirkt es auf den ersten Blick natürlich irgendwie seriös. Es werden auch Experten hinzugezogen, die These stützen sollen. Aber natürlich fallen Gegenbeweise unter den Tisch. Also es ist jetzt keine seriöse wissenschaftliche Auseinandersetzung, sondern sehr, sehr, sehr selektiv, aber sie arbeiten eben auf den ersten Blick so. Und wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass Verschwörungstheorien Komplexität drastisch reduzieren, indem sie eben auch nur sehr wenige Akteure in den Blick nehmen. Also es ist jetzt kein Zufall, dass sich in diesem ganzen Pandemiegeschehen, das sich auf sehr, sehr wenig Sündenböcke eben beschränkt. Das ist ganz typisch für Verschwörungstheorien, dass man da eben einzelne Leute in den Blick nimmt. Und wichtig ist auch dieser manichäische Gegensatz von Gut und Böse. Also wir haben auf der einen Seite die bösen Verschwörer, die was Finsteres im Schilde führen. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Menschen oder auch das Volk, gegen die sich die eben verschworen haben und die dann aufbegehren müssen. Das vielleicht mal so als die definitorischen Merkmale der Struktur von Verschwörungstheorien. Dann würde ich gerne im nächsten Punkt drüber sprechen, welche sozialpsychologischen Funktionen Verschwörungstheorien eigentlich für die Leute erfüllen, die an sowas glauben. Also wir merken in der aktuellen Pandemie, da ist es so, dass uns Erklärungen über das Pandemiegeschehen, über die Folgen des Virus häufig vielleicht nicht die Erklärungen liefern, die wir persönlich als befriedigend empfinden würden. Also aus meiner Sicht ist es so, in den letzten, 100 Jahren ist sehr, sehr viel passiert im Bereich des Risikomanagements. Also ob es jetzt um Naturkatastrophen geht, Tsunami-Warnsysteme, Lawinen-Warnsysteme, solche Dinge, da ist sehr viel kontrollierbar geworden. Durch Impfungen gerade ist es geschafft worden, Krankheiten, an denen früher sehr viele Menschen gestorben sind, eben unschädlich zu machen, die nahezu auszurotten. Die stellen eben nicht mehr diese Gefahr dar. Das hat natürlich dazu geführt, zu der grundsätzlichen Wahrnehmung, dass Risiken sehr gut kontrollierbar sind. Und wir haben sehr wenig mit neuen Risiken zu tun. Häufig zum Beispiel Thema Klimawandel wissen wir schon einiges, wissen wir schon Bescheid, welches Risiko auf uns zukommt. Und eben so eine globale Pandemie in diesem Ausmaß erschüttert uns in unserem Risikobewusstsein und zeigt uns, dass eben doch auch unkontrollierbare neue Risiken auftreten können, auf die man dann erstmal eine Antwort finden muss. Also so verhält sich das eben in dieser Pandemie und ganz natürlicherweise führt das natürlich beim Individuum auch zu Angst und Unsicherheit möglicherweise. Und wir wünschen uns dann an der Stelle natürlich klare Aussagen. Also wer ist schuld an der ganzen Sache? Was kann man vielleicht auch dagegen tun? Und seriöse Medien und Wissenschaft können uns diese klaren Aussagen leider nicht liefern. Also die müssen da auch häufig auf Zufall verweisen, häufig darauf, dass einfach die Datenlage noch nicht gut genug ist, um wirklich das gut bewerten zu können. Also es sind solche Dinge, und Verschwörungstheorien sind deshalb eben dann auch sehr attraktiv für das Individuum, weil sie helfen, diese Ängste und Unsicherheiten auch auf eine gewisse Weise zu verarbeiten. Also ja, ganz platt gesagt, also wenn ich weiß, wer dran schuld ist, dann gewinne ich so ein bisschen Handlungsmacht zurück. Also wenn praktisch einzelne Menschen wirklich daran zu schuld sind und es nicht ein Produkt von vielfältigen Zufällen ist, dann ist es im Umkehrschluss natürlich auch so, dass andere Menschen dieses Geschehen auch wieder rückgängig machen können. So, und das ist vielleicht eine sehr tröstende Vorstellung dann für das Individuum an der Stelle. Ein anderer Aspekt, der auch immer wieder in psychologischen Studien praktisch als Ergebnis festgestellt wird, ist, dass so der Glaube an Verschwörungstheorien für das Individuum auch zu einem gesteigerten Selbstwertgefühl führen kann. Also es gibt solche Aufklärer in den sozialen Netzwerken, die praktisch das Gefühl haben, sie haben die Wahrheit entdeckt, wollen vielleicht jetzt auch ganz viele andere Menschen davon überzeugen, wollen da ein bisschen missionieren und haben eben das Gefühl, sie alleine wissen, wie es läuft, wie das wirtschaftliche Geschehen eigentlich ist, wie Politik läuft, und die anderen Leute, die schlafen eben noch. Also häufiger Begriff ist auch das von den sogenannten Schlafschafen. Das ist was, was es in diesem Diskurs immer ganz häufig gibt. Also dieses Thema Selbstaufwertung, gesteigertes Selbstwertgefühl scheint eine große Rolle zu spielen. Und wichtig ist aus meiner Sicht eben, also sie transportieren ein sehr einfaches Weltbild. Und das funktioniert halt häufig auch so gut, weil sie auf in ihrer Feindbildkonstruktion auf kulturell weit verbreitete Feindbilder zurückkommen. Also für den deutschen Kulturraum, in dem wir uns bewegen, spielt der Antisemitismus nach wie vor eine sehr große Rolle. Also es ist kein Zufall, dass so viele Verschwörungstheorien eben antisemitische Stereotype transportieren und eben befördern. Das hat aus meiner Sicht auch mit einem Kommunikationstabu des Antisemitismus zu tun. Also offene antisemitische Äußerungen sind nach dem NS natürlich tabuisiert. Also es ist sehr schwierig, sich offen antisemitisch zu äußern. Da erntet man in der Regel sehr viel Widerspruch, wenn man das tut. Und Verschwörungstheorien sind dann eben eine Möglichkeit, dadurch, dass sie eine Geschichte erzählen, antisemitische Einstellungen praktisch über den Umweg von der Verschwörungstheorie transportieren zu können. Aber bei dem Zuhörer löst es natürlich das Gleiche aus, ohne dass derjenige, der die Verschwörungstheorie erzählt, da wirklich Stellung beziehen müsste, weil er gibt erstmal ein Gerücht oder eine Geschichte wieder. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass quantitative Forschungsprojekte, die sich eben mit dem Einfluss demografischer Faktoren auf den Glauben an Verschwörungstheorien auseinandersetzen, eigentlich heute zu dem Ergebnis kommen, dass solche Faktoren wie Geschlecht, Alter, Bildung, sozioökonomischer Status sehr wenig Einfluss haben darauf, ob eine Person Verschwörungstheorien zuneigt oder nicht. Also anfänglich hat man angenommen, dass es natürlich mit einem niedrigen Bildungsgrad zu tun hat oder solche Dinge. Das ist aber mittlerweile weitgehend widerlegt. Also wir finden das in allen Schichten. Geschlecht spielt nicht in dem Maße eine Rolle. Geschlecht spielt ein bisschen eine Rolle, wenn es darum geht, um welche Verschwörungstheorien, an welche Verschwörungstheorien glauben die Leute. Also so dieses ganze Thema Gesundheit, Impfen, das merken wir, dass das für Frauen ein großer Einstieg ist, was, glaube ich, gut nachvollziehbar ist, weil Frauen natürlich nach wie vor die größte Last, was Kindererziehung und so angeht, tragen. Und da ist es natürlich auch irgendwie verständlich, dass sich Frauen dann auch mit solchen Gesundheitsthemen stärker auseinandersetzen, Impfen im Kindesalter. Also das ist für Frauen zum Beispiel häufig so ein Einstieg. Und sehr interessant finde ich noch, dass Verschwörungstheorien mit einer gefühlten Machtlosigkeit einhergehen zu scheinen. Also es geht hier nicht um eine tatsächliche Machtlosigkeit praktisch, sondern um eine Selbstverordnung. Es gibt ganz interessante Studien in den 90ern aus den USA, da wurde die Zustimmung zu AIDS-Verschwörungstheorien erhoben. Also AIDS-Verschwörungstheorien funktionieren zum Beispiel ganz ähnlich wie Verschwörungstheorien zu Corona. Also auch die Vorstellung, dass das AIDS-Virus in einem Labor gezüchtet wurde mit dem Ziel, bestimmte Menschengruppen damit zu identifizieren und auch da die Bevölkerung zu reduzieren. Also das ist eine Verschwörungstheorie, die ja unter schwarzen Menschen in den USA zum Beispiel ganz stark verbreitet war zu einem, ja, in den 90ern. Das ist natürlich auf eine gewisse Weise nachvollziehbar, weil das auch Gruppen sind, die natürlich reale Diskriminierungserfahrungen tagtäglich machen. Und es ist nachvollziehbar, dass dann so eine Theorie, so eine Verschwörungstheorie eben ein Verarbeitungsmechanismus sein kann. Spannend fand ich an der Stelle, dass diese Verschwörungstheorien explizit auch antisemitisch aufgeladen waren. Genau, also da ging es dann um jüdische Ärzte, die das AIDS-Virus ja, im Labor gezüchtet haben. Also das ist jetzt so eine Spielart, mal ein Blitzlicht auf eine Studie von Ted Goertzel von 1994 in den USA. Genau, ein bisschen anders verhält es sich zum Beispiel mit den Anhängern von populistischen Parteien und Bewegungen. Also das sind auch Menschen, die sich als marginalisiert wahrnehmen, die ihre Einflussmöglichkeiten als gering einschätzen. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was wir wissen darüber, wer sind die, also beziehungsweise das widerspricht ein bisschen dem, was wir wissen, wer eigentlich populistische Parteien und Bewegungen wählt. Ja? Also das sind gerade nicht die Leute, die tatsächlich marginalisiert sind, sondern eben welche, die einen Statusverlust fürchten. Und das sind dann auch eben die, die Verschwörungstheorien zuneigen. Also da haben wir so eine erste wichtige Parallele zwischen diesen zwei Phänomenen, Verschwörungstheorien und Populismus, also Gefühl der subjektiven Machtlosigkeit spielt eine ganz zentrale Rolle, Angst vor geschlechts- und herkunftsspezifischen Problemen, Privilegien, die eben zu verlieren, angesichts eines allgemeinen gesellschaftlichen Wertewandels und demografischen Veränderungen. Das befördert eben dieses Gefühl der subjektiven Machtlosigkeit. Also das vielleicht noch so als letzter Hinweis. Es ist aus meiner Sicht auch kein Zufall, dass eben die Gruppen, die man häufig findet, die als Verschwörungstheoretiker auftreten, also das sind in der Regel weiße Männer im mittleren Alter, und das sind eben natürlich auch die, ganz überspitzt gesagt, die natürlich von solchen Veränderungen, Einbußen von Privilegien in besonderem Maß betroffen sind oder sich davor fürchten. Das finde ich ist eigentlich sehr spannend oder sehr pointiert auf den Punkt gebracht worden von Joseph Oshinsky, das ist ein amerikanischer Politikwissenschaftler, der hat einen Aufsatz geschrieben, wo er sagt, Conspiracy Theories are for Losers, wo er genau das in den Blick nimmt, dass er sagt, okay, was sind eigentlich die Gruppen, die von diesen Privilegienverlusten ja, betroffen sind und warum glauben die an Verschwörungstheorien? Genau, das ist so als kurzer, ja, kurzes Blitzlicht auf diese sozialpsychologischen ja, Faktoren, die eine Rolle spielen. Ich möchte noch ein paar Worte dazu sagen, wie sich Verschwörungstheorien über das Internet verbreiten. Also wenn wir so ein bisschen die aktuelle Debatte verfolgen, da haben wir ganz stark den Eindruck, dass Verschwörungsglaube total zunimmt, dass es viel mehr Theorien gibt als früher. Also es gibt eine ganz große Mediendebatte so rund um diese Themen Fake News, Verschwörungstheorien. Und interessant finde ich, dass so medienwissenschaftliche oder kulturwissenschaftliche Studien der letzten Jahre eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass Verschwörungstheorien nicht zwangsläufig durch das Internetzeitalter zugenommen haben, sondern dass sie dadurch vor allem sichtbarer geworden sind. Also hängt so ein bisschen mit den Publikationsbedingungen im Internet zusammen. Also es ist natürlich viel leichter geworden, für jeden Einzelnen zu publizieren, ob man sich jetzt einen Blog zulegt, ob man in den sozialen Netzwerken schreibt, ob man YouTube-Videos dreht. Das ist natürlich einfacher geworden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch leichter geworden, mit verschwörungstheoretischen Inhalten in, ja, irgendwie in Berührung zu kommen. Also auch wenn man nach was googelt, kann es ganz leicht passieren, dass man eben auf einen Blog weitergeleitet wird mit verschwörungstheoretischen Inhalten, obwohl man da gar nicht direkt danach gesucht hat. Also man kommt leichter damit in Kontakt, es wird sichtbarer, aber das ist nicht notwendigerweise ein Hinweis darauf, dass es so stark zunimmt wie angenommen. Aber es ist eben so, dass diese Alternativmedienangebote, von denen wir jetzt schon gesprochen haben, da eben gleichberechtigt stehen zu den Webseiten etablierter Zeitungen und öffentlicher rechtlicher Medien beispielsweise. Genau, und dass natürlich auch die Vernetzung für Gleichgesinnte viel leichter ist. Also es ist viel leichter für so eine Szene geworden, sich untereinander zu vernetzen, sich vielleicht auch zu verabreden. genau, generell in Kontakt zu treten. Und da kann natürlich leicht der Eindruck davon entstehen, dass verschwörungstheoretische Narrative und Weltdeutungen im Vergleich zu früher stark an Popularität zugenommen haben und dass die stärker in den diskursiven Mainstream eben vordringen. Wir wissen aber tatsächlich, dass das Gegenteil der Fall ist. Also bis in die 50er Jahre waren Verschwörungstheorien vollkommen legitimes Wissen tatsächlich und wurden von politischen Eliten genauso geglaubt, eben wie von den einfachen Bürgerinnen und waren dadurch ganz stark im Mainstream-Diskurs verankert. Und Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich dieser Status von Verschwörungstheorien eben verändert und seitdem sind sie als Wissenskategorie weitestgehend negativ konnotiert und eher an den Rändern der Gesellschaft beheimatet und zu einem Gegenstand öffentlichen Besorgnisses geworden. Das ist jetzt nur ganz kurz angerissen, wen das im Detail interessiert. Da ist eine sehr gute Dissertationsschrift 2019 erschienen von Katharina Thalmann. Die hat am Beispiel der USA eben diesen Statuswechsel analysiert und ganz deutlich nachgezeichnet, welche Faktoren da zum Tragen kommen. Also da geht es vor allem um Veränderungen im Bereich der Sozialwissenschaften, die eben ein praktisch neues Bild auf soziale Prozesse eben auch eröffnen und Verschwörungstheorien treten dann in den Hintergrund als Erklärungsmodelle. Genau, also Katharina Thalmann hat das im Detail analysiert, das kann ich sehr empfehlen, die ist vor kurzem als Buch erschienen. Genau, also was wir jetzt, das vielleicht kurz zu diesem Status, können wir auch gerne in der Diskussion später drüber sprechen. Ich wollte das jetzt nur kurz anreißen. Was mir jetzt wichtig ist zu diesem ganzen Thema Veränderungen durch das Internet, ist, dass sich eben durch diese veränderten Kommunikationsbedingungen durch das Web 2.0 vor allem Filterblasen und Echokammern rausgebildet haben. Also das bedeutet, dass manche Nutzerinnen sich da eben abschotten in ihren Echokammern und eben nur noch solchen Informationen Glauben schenken, die sie aus so Alternativmedienangeboten wie KenFM oder den Nachdenkseiten oder eben Rubicon beziehen, die dann für sich eben einen Anspruch nehmen, die einzige Wahrheit zu verkünden und den anderen Medien eben unterstellen, die verbreiten nur Lügen. So, also das haben wir halt, das ist so ein selbstverstärkender Prozess, das eben nicht zu unterschätzender Teil von Nutzern, der Philipp hat ja vorhin auch die Zugriffszahlen von KenFM genannt, sich eben in diesen Echokammern nur noch bewegen. Und dann kommt es eben zu einer Herausbildung von geteilten Öffentlichkeiten. Also also das ist so ein bisschen die Gefährlichkeit, die ich dahinter sehe, diese Zersplitterung der Medienlandschaft und Fragmentierung der Öffentlichkeit. Ich wollte auch noch ein paar Sätze dazu sagen, welche Irrtümer aus meiner Sicht aktuell kursieren, wenn über Verschwörungstheorien gesprochen werden. Also der eine wichtige Punkt habe ich eigentlich schon genannt, ist, dass sie nicht rasant zunehmen, sondern eher sichtbarer werden. Sie waren früher eben im Mainstream-Diskurs verankert und sind heute eher am Rand der Gesellschaft beheimatet. Aber das bedeutet nicht notwendigerweise, dass ich jetzt sagen würde, wir brauchen uns da gar keine Sorgen machen, das heile halb so wild, sondern es ist durchaus möglich, dass sie irgendwann wieder in die Mitte zurückwandern. Also der Zulauf, den populistische Parteien und Bewegungen in den letzten Jahren auch in Westeuropa erleben, ist aus meiner Sicht ein klarer Hinweis, dass sich da der Diskurs auch wieder verschiebt. Und das kann auch damit einhergehen, dass Verschwörungstheorien wieder stärker in den Mainstream wandern. Also auch wenn man beispielsweise an den amerikanischen Präsident Trump denkt, das wäre auch so ein Hinweis darauf, wie sich das aus meiner Sicht aktuell wieder zu verändern scheint oder so eine Veränderung anzudeuten scheint. Und was mir auch wichtig zu sagen ist, was ich ganz häufig lese, ist sowas wie Verschwörungstheorien gibt es so lange, wie es Menschen gibt oder begleiten die Menschheit schon immer. Also das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Also es gibt sehr, sehr viele sehr gute Hinweise darauf, dass es eigentlich ein Phänomen der Aufklärung ist, dass es eben mit diesem veränderten Menschen- und Geschichtsbild der Aufklärung einhergeht, das habe ich vorhin ja kurz erwähnt. Also gerade, dass eben Menschen Einfluss Macht haben, dass sie eben Geschichte auch lenken können, ist eine Idee, die sich eigentlich erst in der Aufklärung entwickelt. Also vorher haben wir eher eine Sicht auf Geschichte, wo wir sagen, okay, was passiert, hängt eben davon ab, was Gott möchte, was Gott macht. Und wir Menschen können uns natürlich mit unserem Verhalten gottgefällig verhalten und wir können hoffen, dass er dann zu unseren Gunsten beispielsweise ja, es regnen lassen wird, damit irgendwie das Getreide auf den Feldern wächst oder so. Aber wir haben eben selbst keinen direkten Einfluss. Und das ändert sich eben in der Aufklärung. Da entsteht eben dieses Menschen- und Geschichtsbild, mit dem Verschwörungstheorien auch heute noch arbeiten. Und das ist eben nichts, was es schon seit Urzeiten gibt und die Menschheit schon immer begleitet. Auch vielleicht noch so ganz kurz am Rand. Das ist auch ein westliches Phänomen, was eben mit der Aufklärung zu tun hat. Und wir finden Verschwörungstheorien als Kulturexport auch in anderen Kulturen heute. Aber es ist ganz klar ein Kulturexport. Also entstammt dem Geist der Aufklärung. Genau. Dann vielleicht so als Abschluss noch die Frage, wann wären Verschwörungstheorien eigentlich gefährlich? Also aus meiner Sicht haben sie schon ein hohes Gefahrenpotenzial, weil sie eben, sie richten sich gegen Sündenböcke und die Sündenböcke stammen eben häufig aus, ja, Minderheiten, sage ich jetzt mal, vielleicht ganz vereinfacht ausgedrückt. Also häufig antisemitische Verschwörungstheorien richten sich gegen Juden und Jüdinnen. Es gibt Verschwörungstheorien, die sich gegen Geflüchtete richten. Es gibt Verschwörungstheorien, die Schwule in den Blick nehmen. Es gibt Verschwörungstheorien, die sich antifeministisch äußern. Also sie nehmen immer einzelne Bevölkerungsgruppen in den Blick und machen die zu Sündenböcken. Und das kann natürlich zu Hass und Gewalt führen. Also wir sehen das zum Beispiel am Attentat von Halle. Der Attentäter war davon überzeugt, dass eine jüdische Weltverschwörung existiert und hat vor diesem Hintergrund natürlich dann auch eine antisemitische Tat verübt. Also da sieht man, glaube ich, ganz klar, dass Verschwörungstheorien ein Einstieg sein können und auch eine Initialzündung für Gewalt. Auch zum Beispiel bei Anders Breivik war das ganz ähnlich. Der hat an den großen Austausch um Volkung geglaubt. Genau. Was ich auch für sehr bedenklich halte, wenn es um Gefährlichkeit geht, ist eben diese schon erwähnte Fragmentierung der Öffentlichkeit. Ich finde, wir steuern auf einen Zustand zu, wo wir uns nicht mehr einig sein können darüber, was ist richtig und was ist falsch. Ich erkläre das immer ganz gern am Beispiel der Klimakrise. Also normalerweise ist es so, dass wir sagen müssen, okay, es gibt ein Umweltproblem oder es gibt eine Herausforderung und wie wir dieses Problem angehen wollen, da unterscheiden sich eben die Maßnahmen, wie weitgehend die sein sollen. Aber es gibt erstmal einen Konsens darüber, dass ein Problem besteht. Aber wenn dann ein nicht zu unterschätzender Teil von Leuten dann eben sagt, es gibt dieses Problem gar nicht, es gibt gar keinen menschengemachten Klimawandel, es gab schon immer Klimaveränderungen, dann haben wir natürlich gar keine Basis mehr, auf der wir da politische Entscheidungen treffen können. Das halte ich für sehr problematisch und gefährlich. Und ich würde abschließend sagen, Verschwörungstheorien sind dann aus meiner Sicht ein Symptom für eine tiefer liegende Krise in demokratischen Gesellschaften, denen es zu begegnen gilt. Vielleicht noch so als Abschluss, was ich auch sehr häufig gefragt werde, ist so ein bisschen die Frage, was kann ich eigentlich tun, wenn mir zum Beispiel Freunde oder Verwandte irgendwelche Verschwörungstheorien, irgendwelche Memes weiterleiten bei WhatsApp oder so, wie soll ich eigentlich darauf reagieren? Da finde ich das wichtig, wenn einem irgendwie an einem guten Kontakt mit den Leuten gelegen ist, dass man an sich erstmal sachlich bleibt und den Leuten vielleicht auch aufzeigt, dass es eine andere Sichtweise auf das Geschehen geben kann. Man kann auch kritisch nachfragen und die Gerüchtestreuer dann so ein bisschen selbst zum Nachdenken anregen und auch fragen, okay, warum sollte denn jetzt dieser und jener Mensch irgendwie das tun wollen oder was glaubst du, verspricht er sich davon? Also man kann den Leuten so ein bisschen helfen, selbst da ins Grübeln zu kommen und diese Denkleistung zu erbringen, dass die Erlösung vielleicht nicht so leicht sein kann, wie diese Theorie das andeutet. Und was ich auch wichtig finde oder versöhnlich ist, man kann natürlich in der aktuellen Situation auch sagen, ich finde das nachvollziehbar, dass du vielleicht Angst hast, dass du dir Sorgen machst um deine Zukunft. Das ist absolut nachvollziehbar und dafür kann man Verständnis äußern. Aber wichtig finde ich dann auch eben für diese Ängste und Sorgen, aber nicht für den Hass, Gewalt und auch die Sündenböcke, die Theorien in den Blick nehmen. Ich finde, da sollte man ganz entschieden widersprechen, wenn dann einzelne Personengruppen eben verantwortlich gemacht werden. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich sehr auf die Diskussion mit euch.